Die Nachricht kam gestern Abend und sie wurde mit entsprechendem Pathos im usbekischen Fernsehen verbreitet. Liebe Mitbürger, mit großer Trauer im Herzen müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser geliebter Präsident Islam Karimov am 2. September verstorben ist. Ob dies so stimmt, daran gibt es erhebliche Zweifel. So halten sich nach wie vor Gerüchte, dass Karimov bereits Anfang der Woche einem Schlaganfall erlag, dass die Bekanntgabe seines Todes aber verzögert wurde, da hinter den Kulissen des Machtapparates in der Zentralasiatischen Republik erbitterte Machtkämpfe stattfanden. Seit gestern jedenfalls wird an dem Mythos Karimov weiter gebastelt. Der erste Präsident unseres Landes, Karimov, ist eine historische Persönlichkeit gewesen. Wir haben ihm die Unabhängigkeit zu verdanken und dass er den Schrecken des Krieges von unserem Lande ferngehalten hat. Zu den Trauerfeierlichkeiten in seiner Geburtsstadt Samarkand reisten heute die Präsidenten Afghanistans, Tadschikistans und Turkmenistans an. Die russische Delegation wurde vom Ministerpräsident Medvedev angeführt. Aus der Ukraine, China und Südkorea waren die Ministerpräsidenten anwesend. Organisiert wurde die Trauerzeremonie, die vor der eindrucksvollen Kulisse des Ragistan in Samarkand stattfand, von dem jetzigen usbekischen Ministerpräsidenten Mirzayev, ein deutliches Zeichen dafür, dass er als Nachfolger an erster Stelle steht. Dazu der Chefredakteur der unabhängigen Internetagentur Fergana.ru. Mirzayev wird die Politik des verstorbenen Präsidenten fortsetzen, nach innen und nach außen. Die USA haben Karimov große Mengen Waffen geschenkt, die NATO hat Usbekistan aufgerüstet, ebenso Russland. Alle wollen ein stabiles Usbekistan. Und Karimov ging es nur darum, seine Macht zu stärken. Als 2005 in der Stadt Andijan Tausende gegen Preiserhöhungen demonstrierten, ließ Karimov Soldaten in die Menge schießen, mehrere hundert Menschen starben, darunter Frauen und Kinder. Eine Opposition in Usbekistan gibt es nicht, somit findet der Machtkampf innerhalb des Karimov-Clans statt. Dazu zählen dessen Witwe, die Töchter, der Geheimdienstchef und die Minister, alle fürchten nun um ihren Status. Fest steht nur, dass der Nachfolger Karimovs innenpolitisch wenig ändern wird. Nochmal der Chefredakteur von Fergana.ru. Wird es ein Chaos geben, ein Vakuum? Nein. Weil der usbekische Geheimdienst überall vertreten ist. Er mischt sich zum Beispiel viel stärker in alles ein als der russische Geheimdienst. Deshalb, Karimov ist nicht tot, er wird noch lange weiterleben. Gewählt wird ein neuer Präsident in 3 Monaten, unabhängige Kandidaten werden dabei kaum zugelassen. Die Bevölkerung, die fast 3 Jahrzehnte unter der diktatorischen Politik Karimovs lebte, gilt als eingeschüchtert. Somit kann man davon ausgehen, dass der Ausgang der Präsidentenwahl schon vorher feststehen wird.